Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer mit mir reden möchte heute Nacht, der möge und sollte bitte diese Telefonnummer hier wählen. 0180 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, 72 Jahre alt, Walter. Schönen guten Morgen. Hallo. 72. 72, habe ich glaube ich auch gesagt. Morgen wäre ich 73. Hey, ich kann noch nicht gratulieren, das darf man nicht. Walter, was ist dein Thema? Ja, weißt du, ich möchte gern abtreten. Und ich habe heute eigentlich nur Fragen, ob du mir eine Kapsel Ciankali besorgen kannst. Also, ich kann das nicht. Kannst du auch keine besorgen? Ich kann auch keine besorgen, aber ich würde gerne mit dir darüber reden, warum du abtreten möchtest, Walter. Ja. Bist du krank? Ja. Was am besten, ich fange von vorne an. Ja. Guck mal, ich bin 5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Vorher Soldat, ist klar, Arbeitsdienst und so weiter. Und wo ich zurückkam, war meine Braut verheiratet und hat ein Kind. Geholt, haben wir Schluss gemacht. Und jetzt habe ich ein Mädchen kennengelernt, eine Frau kennengelernt, Mädchen nicht schon. Fast 30 Jahre verheiratet. Nee. Und die ist in Ordnung. Ja. Damit habe ich 2 Söhne. Ja. Und jetzt habe ich einen Unfall gehabt, wo ich meinen Kopf durch die Windschutzscheibe gegangen bin. Ja. Wann war der Unfall? Der ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Aber das Schlimmste ist, als sie es eben sich Hirnhautentzündung bekommen habe. Hirnhaut- und Hirnentzündung. Ja. Und davon ist da bleibt Thema was über. Davon, ich habe jetzt Epilepsie. Ja. Nee. Ja. Und das ist so schäbig, da glaubst du gar nicht. Wie oft hast du diese Anfälle? Ja, jede Woche. Klein, je nachdem, wo ich mich aufrege oder freue. Aber einmal im Monat kommt der große Gau. Walter, jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden, lebt deine Frau noch? Aber natürlich. Ja. Weiß deine Frau denn auch, dass du des Lebens überdrüssig bist? Ja. Die weiß das. Und was sagt die zu deinem Wunsch, dass du dich... Ach, ja, die sagt natürlich nicht. Die möchte das noch nicht. Nee. Aber ich habe gewartet, bis meine Söhne groß sind. Nee. Und die kann da hinziehen. Der Große übernimmt es halt dann fast wohl auch auf seine Mutter. Und das schöne Rente kriegt sie auch. Also, ja. Da habe ich keine Angst. Wie lange hast du diese Gedanken denn schon im Kopf, dich selbst umzubringen? Eigentlich schon ein Jahr. Ja, anderthalb gut. Nee, die ewigen Kopfschmerzen, die machen mich kaputt. Hast du denn schon einen Versuch gemacht bereits? Nein. Noch nicht. Ich bin waffennah gewesen, wenn ich gesehen habe, in meiner Waffen alle weggenommen. Bist du denn, abgesehen von dem, was du jetzt erzählt hast, was natürlich schlimm und sehr belastend ist, bist du sonst fit oder hast du sonst auch gesundheitliche Probleme? Ja, ich bin halb gelähmt. Das heißt, du bist... Ich hatte einen Schlaganfall im Krankenhaus. Ich bin, wie gesagt, 4 Monate mit Hirnausentzündung im Krankenhaus gewesen. Nee. Und da habe ich einen Schlaganfall gekriegt, noch im Krankenhaus. Und jetzt bin ich auch fertig gelähmt. Bist du auf den Rollstuhl angewiesen? Ja, ich habe Krücke. Krücke. Ich habe Krücke und, naja. Kannst du überhaupt aus dem Haus noch raus? schlecht. Ich habe Angst, die Treppe runterzugehen. Mhm. Mhm. Nee, da bin ich so mal hingefahren und jetzt gehe ich überhaupt nicht mehr raus. Mhm. Ist dir das wirklich ganz ernst? Hast du mit deinem Leben eigentlich abgeschlossen? Ja, ganz ernst. Mhm. Ganz ernst. So, ich möchte keinen Strick nehmen. Was ich. Da bescheißt man sich. Mhm. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Söhnen? Aber gut. Ja. Ja. Hast du Enkelkinder auch? Auch Enkelkinder. Mhm. Auch Enkelkinder, ja. Die Söhne? Fünf Stück. Fünf Stück sogar. Die Söhne, die Enkelkinder, die Frau, die du ja liebst, wie du mir gesagt hast. All wenn die Männer. Wie? Wenn sie nicht mehr wäre, mhm, der wäre schon mal kaputt. Mhm. Aber all diese Leute, all diese Menschen, die dir so nahe stehen und die du gerne hast, können dich auch nicht zu einem anderen Denken mehr bewegen. Nee. Mhm. Mein Waffenschein habe ich noch. Die haben mir zwar die ganzen Waffen weggenommen, mhm, aber den Gegner haben dann Bahnhof und besorgt mir unter der Hand eine. Bist du ein gläubiger Mensch? Nein. Wenn man 5 Jahre in russischer Gefangenschaft war, der glaubt nicht mehr. Wenn er sich gesehen hat, wie die Waffen dich beklaut haben, nur um 200 Gramm Brot zu kriegen. Nee, ja. Da ist nichts mehr zu machen. Ja. Nee, da will ich nichts mehr von wissen. Hast du trotz deiner Entscheidung und ja eigentlich deiner festen Entscheidung, hast du Angst auch vor dem Tod, vor dem Sterben? Nein, überhaupt nicht. Guck mal, ich war schon 3-mal drüben. Nee, ich bin als Bergmann unterm Bruch gekommen, wenn du weißt, was das ist. Ja, ich weiß das, ja. Ja. Nee, und da war ich auch schwer verletzt. Mhm. 3 Rippen gebrochen und Zedelbasisbruch und so weiter. Mhm. Ja, also da habe ich keine Angst vor. Da war ich drüben und machen Einbildung von mir sein. Ist ja auch Einbildung. Nee, auch wenn er das sieht, wie schön da die Hügel sind und wie. Bedeutet für dich der Gedanke an den Tod Erlösung ausschließlich? Das bedeutet Erlösung, vor den Schmerzen. Mhm. Lieber Walter, ich respektiere deine Meinung voll und ganz. Und ich werde jetzt auch nicht dagegen reden, weil ich finde, die Achtung muss man vor einem Menschen haben, der so etwas sagt, was du gerade gesagt hast. Und das muss man ernst nehmen. Aber ich bin ja auch, wie gesagt, 73 Jahre wäre ich morgen. Mhm. Ich habe hier mein Leben gelebt. Auch wenn sie mir die 10 Jahre geklaut haben. Mhm. Nun hast du gerade am Anfang so eine Frage an mich gestellt. War die wirklich ernst gemeint? Die war ernst gemeint. Mhm. Naja, kannst du das nicht besorgen? Nein, ich kann es nicht besorgen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gerne so ein Ding bei mir zu Hause auch liegen hätte, für mich. Ja, wir haben ja damals als Angehörige der beliebten Truppe jeder eine bekommen, aber ich habe die meinen Kompaniechef gegeben. Mhm. Warst du eigentlich so dein Leben über, trotz der schweren Dinge, die du erlebt hast durch den Krieg und die Gefangenschaft, warst du eigentlich ein lebensbejahender Mensch und lebenslustiger Mensch? Kann man wohl sagen. Ja. Guck mal, ich habe 4 Kinder. Mhm. Ich habe 2 Mädchen und 2 Jungs. Mhm. Wo ich im Krankenhaus lag, jetzt so schwer, da haben sie alle gesagt, ich sterbe. Nein, mit der Hirnentzündung, meine ich. Ja, ja. Ein Mädchen kam an, war am Heulen. Mhm. Gut. Die andere sagt, lass den Alten doch krepieren. Das hat die andere gesagt? Ja. Mhm. Und ich glaube, mich braucht jetzt auch keiner mehr. Mhm. Aber dennoch wird deine Frau sehr traurig sein, wenn du nicht mehr da bist. Ja, wir haben erwachsene Söhne Und der Wolfgang, der hat so. Und es kriegt zwar von mir eine gute Rente, ich meine, wenn meine Rente abgezogen wird auch. Walter, wissen eigentlich deine Kinder auch von deinen, von dem, was du eigentlich gerne möchtest? Ja, die wissen das. Ich habe von Waffenschein und hatte mehrere Pistolen und Gewehr, die haben sie mir weggenommen. Mhm. Deshalb, weil sie es wissen und das befürchten, dass du etwas tun könntest. Ja, ja. Mhm. Ich kann dir nichts besorgen. Ich würde es auch nicht tun, weil ich dich nicht genug kenne und ich würde mich strafbar machen, wenn ich es täte. Ich kann nur noch mal sagen, dass ich deine Gefühle respektiere. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich habe fest auf dich gehofft. Ich habe ehrlich fest auf dich gehofft. Ich würde mich ja auch strafbar machen, Walter, selbst wenn ich so ein Ding hier hätte und ich würde es dir schicken. Ich unter der Hand, das war ich dir eine. Ich kaufe sie dir ab. Ich habe gerade überlegt, ob ich dir anbieten soll, noch mit meiner Psychologin zu sprechen. Möchtest du das? Ja, kann ich wohl, klar. Warum nicht? Aber eine Psychologin, das nützt nichts. Ich bin ja auch hier in psychiatrischer Behandlung. Ich würde mal sagen, das machen wir mal. Es kann ja auf keinen Fall schaden und vielleicht tut auch das Gespräch mit der Petra, die ist heute Nacht hier, dir doch noch ein bisschen gut und wohl. Ja. Lieber Walter, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Ich weiß nichts zu wünschen für dich. Ich weiß es nicht. Es tut mir sehr leid. Weißt du, ich möchte keinen Strick nehmen. Da bescheißt man sich. Und das habe ich schon mal gesehen. Das möchte ich auch nicht. Dabei haben wir nichts, nur die Kuh. Wenn ich jetzt in dem Gespräch, was wir beide geführt haben, wenn ich jetzt ganz doll auf dich eingeredet hätte, bleib am Leben, Walter. Ja, das ist nichts. Da brauchst du gar nicht. Nee, da musst du dich nicht um kranke Leute kümmern. Kümmer dich um die Leute, die es nötig haben, die viel Sorgen haben. Das ist viel besser. Du bist doch ein prima Kerl. Die anderen Mut machen und so weiter. Aber für mich hat das keinen Zweck. Aber wir machen das trotzdem mal so, dass du gleich nochmal von uns angerufen wirst. Du legst jetzt auf und dann wird sich die Petra bei dir melden. Und ich kann dir einfach nur sagen, dass ich dich glaube verstehen kann. Bergmann, da war der Kopf so platt. Den haben sie erst hingebogen. Drei Rippen gebrochen und so weiter. Und jetzt, wo ich die Hirnentzündung hatte im Krankenhaus, da kriegte ich einen Schlaganfall dabei. Im Krankenhaus. Ja, ja. Und jetzt halbseitig gelebt. Also es kam eins zum anderen. Man kam eins zum anderen. Ja. Richtig Lungenentzündung dabei und so weiter. Lieber Walter, wir beide werden uns jetzt verabschieden. Und dann wirst du gleich nochmal von meiner Psychologin angerufen. Wollen wir das so machen? Ist prima. Ist gut. Auf Wiederhören, Walter. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich wünsche noch viel Erfolg. Danke sehr. Tschüss. Es geht weiter mit Nadine. Und Nadine ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Und zwar, erstmal zu meinem Vorgänger. Ich sag mal, das ist zwar sehr tragisch, aber ich bin selber Altenpflegerin von Beruf und es gibt Leute, die haben viel Schlimmeres erlebt als er. Und ich sag mal, er hat noch eine Frau, die hinter ihm steht und ich finde, er sollte sein Leben jetzt nicht einfach so wegschmeißen. Aber hilft ihm mit Sicherheit auch nicht weiter. Das glaube ich auch nicht. Das Gefühl hatte ich auch gerade, dass man ihm da gar nicht mehr reinreden kann, dass er für sich so entschlossen schon ist. Und ich bin der Auffassung, ab einem bestimmten Punkt habe ich nicht das Recht, mir jemandem da so reinzureden. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr, sehr heikles Unterfangen und sehr schwierig, aber naja, du hast sicher auch ein anderes Thema noch gehabt. Ja, genau. Mhm. Und zwar geht es darum, ich bin seit einem halben Jahr mit einem Türken zusammen. Ja. Und der traut sich das halt seinem Vater nicht zu sagen, weil er hat ziemliche Angst vor seinem Vater. Mhm. Und ich will ihn jetzt auch nicht verlieren. Und jetzt wollte ich dich eigentlich mal fragen, ob du nicht irgendwie was weißt, wie man das schon beibringen könnte. Also der Vater möchte nicht, dass sein Sohn mit einer Deutschen befreundet ist. Genau. Das ist der Rassismus von der anderen Seite. Ganz genau. Mhm. Und ich sag mal, wir sind jetzt schon ein halbes Jahr zusammen und der traut das einfach nicht, dem zu sagen. Also der hat nur Palaver wegen mir zu Hause, weil... Ach, der Vater weiß es aber. Nee, der Vater weiß es nicht. Der Vater weiß nur, dass Aydin, so heißt er, dass der halt morgens um 6 Uhr erst nach Hause kommt. Ja. Und ja, dann macht der Vater halt schon ziemlichen Stress. Heute zum Beispiel durfte er gar nicht raus. Wie alt ist dein Freund? 21. Mhm. Ja, und weiß ich nicht, das nimmt mich eigentlich auch schon ziemlich mit. Ja. Weiß denn irgendjemand anderes aus der Familie von dir? Sein kleinerer Bruder. Was sagt der? Ja, er sagt gar nichts dazu, weil der hat genauso so eine Angst vor seinem Vater, wie mein Freund hat. Mhm. Was würde der Vater denn machen, wenn er es herausbekäme? Also, Aydin hat gesagt, er denkt, dass er verstoßen wird, aber... Dass er verstoßen wird? Ja. Mhm. Und da hat er auch Angst vor. Mhm. Und was sagt die Mutter? Die Mutter weiß ich nicht, keine Ahnung. Über die Mutter reden wir ganz selten. Mhm. Also eigentlich mehr über den Vater, mhm. dass der halt sehr streng ist. Und auch der kleine Bruder, der war jetzt auch schon bei mir, da ich eine eigene Wohnung habe. Auch der kleinere Bruder sagt, dass er ziemlich Angst vor seinem Vater hat. Das ist genauso schlimm, wie wenn deutsche Väter sich aufregen darüber, dass der Sohn eine Türkin mit nach Hause bringt. Ja, ganz genau. Genauso schlimm ist das. Ja. Und da gibt es nichts zu entschuldigen. Ja. Und da gibt es nichts von wegen, man muss sich in die Kultur reindenken und so ein Quatsch. Es ist nur schlimm und zu verurteilen. Ja. Was macht denn der Freund vom Beruf? Der ist momentan arbeitslos, ja. aber der hat Schlosser gelernt. Mhm. Weil ich gerade so dachte, in 21 Jahre müsste er eigentlich ja auch gar nicht mehr zu Hause leben, ne? Ja, nee, der hat seine Ausbildung beendet und hat auch seinen Brief bekommen, aber wurde nicht übernommen und jetzt ist er arbeitslos. Wie groß ist denn die Liebe zwischen euch? Sehr groß. Sehr also groß. Ich will den auf keinen Fall mehr verlieren. Mhm. Aber es ist ja schon sehr belastend, auch deshalb, weil ihr quasi ja in der Heimlichkeit eure Liebe... Ja, wir verstecken. Wir verstecken. Wir hängen echt fast jeden Tag nur bei mir in der Wohnung rum und wir machen gar nichts. Ja. So, was erzählt er zu Hause, wenn er so lange dann bei dir ist? Ja, der ist bei irgendwelchen Kollegen. Mhm. Aber der Vater tickt aus, weil er wahrscheinlich schon irgendwas vermutet, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Wie stellt sich denn dein Freund zu diesem Problem? Wie denkt er sich denn die Zukunft? Das muss ja irgendwas, so kann es ja nicht weitergehen. Ja, der weiß das selber nicht. Der weiß nicht, was er machen soll. Der sagt, er will mich nicht verlieren, aber er hat auch Angst vor seinem Vater. Mhm. Also meine Meinung ist, in solchen Fällen, ob das nun Deutsche oder Türken sind, ist mir völlig wurscht, ist ganz eindeutig und ganz klar. Ja, klar. Ich sehe das ja genauso. Und ich sag mal, meine Eltern kennen den Aydin inzwischen auch und die finden den auch super nett. Und nämlich, die Meinung lautet, Aufbegehren gegen die Eltern. Die Eltern dürfen einen nicht wie Diktatoren beherrschen. Ja, ja. Und er ist ein 21-jähriger junger Mann. Und wenn er dich wirklich so sehr liebt, muss er, finde ich, in Kauf nehmen, dass er von zu Hause verstoßen wird. Ich würde es umgekehrt in Kauf nehmen. Ja, das hat sein bester Freund ja auch gemacht. Der sitzt hier gerade neben mir. Und die Eltern haben das nachher auch akzeptiert, aber ich denke mal von meinem Kollegen, also von seinem besten Freund, die Eltern sind anders wie von all den die Eltern. Gibt also, es denn nicht vielleicht auch irgendeinen Punkt, wo man ihn packen könnte, den Vater? Also vielleicht solltest du doch mit deinem Freund über die Mutter, über die türkische Mutter reden. Vielleicht ist die Frau ja zugänglicher. Ach, die Mutter hat gar nichts zu sagen, deine Familie. Gar nichts zu sagen. Die hat nichts zu sagen, ja. Und der Aydin ist jetzt momentan halt der Älteste, der noch da wohnt. Der hat noch eine kleine jüngere Schwester und noch einen jüngeren Bruder und noch eine ältere Schwester, die wohnt aber nicht hier, die wohnt weiter weg. Und der hat da nur Palaver wegen. Wie schätzt du das denn ein? Könnte es sein, dass seine Angst vor dem Vater größer ist oder größer wird irgendwann als seine Liebe zu dir? Könnte das sein? Ich weiß nicht, also... Anders gefragt, könnte es sein, dass eure Liebe deshalb zu Bruch geht, Weil er sich nicht traut, für sich dem Vater gegenüber durchzusetzen. Ja. Das ist schlimm, ne? Ja, das macht mich fertig, wirklich. Das glaube ich. Also ich sitze abends manchmal und bin am Heulen, ich kann einfach nicht mehr. Das ist gerade auch kein Kompliment für dich. Ja. Das würde mich an deiner Stelle auch fertig machen. Das heißt, letztendlich sind Ihnen die Familiennormen wichtiger als die Liebe zu dir. Ja. Ich meine, ich habe eine eigene Wohnung, ich wohne alleine. Mhm. Und wenn es wirklich so weit kommen sollte und die Eltern würden ihn verstoßen, ich habe sofort gesagt, du kannst sofort hier einziehen. Mhm. Ich sage, bring deine Sachen vorbei, für dich stehen immer meine beiden Türen offen. Aber der hat einfach nur Angst davor. Der hat Angst davor, dass wenn er wirklich von seinen Eltern jetzt auch noch verstoßen wird, dass irgendwann mal das beendet zwischen uns beiden, also zwischen Aydin und mir. Und dass er dann ohne alles da steht, ohne mich, ohne seine Eltern, dass er auf einmal ganz alleine da steht. Und davor hat er Angst. Ja, er taktiert jetzt, letztendlich. Ja. Wenn er solche Gedanken im Kopf hat. Es gibt da keinen goldenen Weg, glaube ich, Nadine. Es gibt, glaube ich, nur den Weg der Wahrheit. Und der Wahrheit ist, und die Wahrheit bedeutet, dass er dich liebt, ihr ein Paar seid, und er dieses letztendlich seinem Vater offenbaren muss, sagen muss und all die Konsequenzen in Kauf nehmen muss. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, die Alternative bedeutet Heimlichkeit und das geht auch nicht auf Dauer. Na, das macht mich fertig, weil ich bin hier in meinen eigenen vier Wänden eingeschlossen, weil wir nicht raus können. Und ich meine, mit dem zusammen sein. Ja, und es gibt ja viele Vorteile. Du sagst, du hast eine Wohnung, das ist ja schon mal was. Er kann bei dir wohnen, ne? Er steht ja nicht auf der Straße. Ja, klar. Und er würde sich mit Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, auch wiederum besser fühlen danach und selbstbewusster fühlen, weil er eigenständiger geworden ist und nicht mehr unter der Fuchtel seiner Eltern steht. Ja, klar, aber das versteht er nicht. Das versteht er einfach nicht. Und ich wollte dich jetzt eigentlich auch hier auf mein Radio aufnehmen, aber ich wusste nicht, wie das geht, damit der hört, welche Meinung du darüber hast. Weil ich sag mal, du bist nicht der Einzige, der diese Meinung hat. Sein Bestandsfreund hat die gleiche Meinung. Nadine, ich habe hier schon so oft mit Leuten gesprochen, die in ähnlicher Situation sind, auch mit jungen Türken. Die haben mir das auch erzählt. Viele Fälle, die dann gesagt haben, ich habe mich letztendlich gegen meine Familie und meine Eltern aufgelehnt, weil ich mein eigenes Leben leben möchte. Das hatte manchmal zur Folge, dass es einen Bruch gab, auf Dauer, zur Familie. Mhm. Es gab aber auch die Fälle, die habe ich ja auch gehört, wo man sich dann doch wieder arrangiert hat mit der Familie. Ja, das ist ja so bei seinem besten Freund. Sein bester Freund hat auch einmal gesagt zu seinem Vater, ja, ich bin mit einer Deutschen zusammen, entweder akzeptierst du die oder du akzeptierst uns beide nicht. Aber das würde der nie über die Lippen bringen. Das schafft er nicht, seinen Vater zu sagen. Und das macht mich so fertig, ne? Nadine, über kurz oder lang wirst du ihn vielleicht sogar vor die Alternative stellen müssen. Entweder deine Angst vor dem Vater oder unser Leben. Das kann ich wieder nicht, weil ich dann, das wird dann auch, verliere ich den. Nee, klar, aber es wird darauf hinauslaufen. Du wirst es vielleicht noch ein, zwei Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr aushalten und dann knallt es sowieso. Also, nochmal, ich finde, er muss Klartisch machen. Er muss sich durchsetzen gegenüber seinem Vater. Das ist er sich selbst schuldig, seinem eigenen Leben, und er ist es vor allen Dingen dir schuldig, seiner Freundin, die er angeblich so sehr liebt. Ich habe sonst keine andere Idee und keinen anderen Rat. Ich finde, das ist der richtige Weg. Sag's ihm. Wenn's ein bisschen was nutzt, wäre schön. Ja, ich versuche es. Viel Glück euch beiden. Dankeschön. Mann, das wird schwierig werden. Ja. Alles Gute. Ja, und Domian, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar sitzt ja hier von meinem Freund, der beste Freund. Ja. Und der wollte dich fragen, ich sollte dich fragen, ob er dich noch was fragen könnte. Dann gib ihm mir mal. Alles klar. Ja. Hi, Domian. Wie heißt du denn? Jamal. Jamal. Hi. Ja, hi. Wie alt bist du? Ich bin 20. Ja. Ja, und zwar wollte ich erstmal was zu Nadine und Aydin sagen, weil ich kann so sagen, dass ich das fast das gleiche auch schon erlebt habe, weil bei mir war das auch so, da war ich noch 15 und da war ich also in neunmonatigen Beziehung schon drin und mein Vater, der war mal dagegen, sag ich mal, der war aber voll dagegen, weil der hat so altmodisch gedacht, weil ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Der wollte das überhaupt nicht einsehen, dass ich mit einem Deutschen, also Deutschen zusammen bin. Aber du hast dich durchgesetzt. Ich habe mich also nicht sofort, ich habe erst immer auch gesagt, ne, okay, das ist mein Vater, ich habe meine Schnauze. Und ich sag mal, wo ich mich also ausgekotzt habe, war ich ein bisschen auch angetrunken. Ich bin auch froh darüber jetzt. Aber es ist so, dass du heute wieder einen ganz guten Kontakt zu deinen Eltern hast. Ich habe ja super Kontakt. Es geht auch so, ne? Ja, ich... Du hast aber eine Frage an mich noch gehabt. Ja, Ich habe jetzt so eine Frage. Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung und wir sind auch schon verlobt nach 2 Monaten. Und ich habe kein Problem mit deren Eltern, aber kein Problem auch mit meinen. Und bei uns läuft trotzdem, weil ich habe mal, ich sag mal so, ich habe eine schlechte Vergangenheit gehabt mit Frauen und so. Weil ich konnte nie treu bleiben und so alles. Und bei mir fehlt jetzt die Vertrauen von meiner Freundin. Die kann mir irgendwie nicht vertrauen und ich habe mich verändert. Also die sagt, die merkt das. Also bitte, wenn, das Problem ist, dass zwischen euch kein richtiges Vertrauen herrscht im Moment. Ja, und Liebe ist vollkommen da, Domian, also wirklich. Das merken auch andere schon. Weil wir sind immer zusammen, wir unternehmen auch immer was und jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Ja. Ehe wir beide dieses jetzt hier aufgedröselt hätten, warum da kein Vertrauen ist von Seiten deiner Freundin zu dir, dann ist unsere Sendezeit fast rum. Ja. Da ich aber merke, dass du ein ernsthaftes Anliegen hast und dass dir das auch auf den Nägeln brennt, möchte ich gerne, dass du mit der Petra gleich sprichst. Ja. Ne? Das machen wir so. Du kennst das Verfahren ja auch, du legst auf und die Petra ruft dich dann gleich an. Ja, okay. Und dann kannst du mit ihr das ganz ausführlich alles bekakeln. Ja, okay. Okay? Ja, ich wollte nur sagen, du bist super, bleib so. Dankeschön. Das sage ich auch nochmal. Dankeschön, tschüss ihr beiden. Ciao. Tschüss. Ralf ist dran und Ralf ist 37. Guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Erstmal, ich sehe dich ja dieses Jahr zum ersten Mal. Ja. Weil ich bin ja nicht so gekommen, man ist ja so beschäftigt, ne? Ja. Möchte ich erstmal für dieses Jahr viel Gesundheit und viel Erfolg wünschen. Danke, wünsche ich dir auch. Ja. Jetzt zu deinem Thema. Mein Thema, ich muss erstmal sagen, heute ist die Sendung besonders interessant für mich. Weil zum Walter, der am Anfang war. Ja. Falls er jetzt noch zuhören sollte. Ich habe so einen ähnlichen Fall im Bekanntenkreis gehabt, nur in Sachen Krebs. Und dieser Mann, der hat sich an die Julius-Hacketal-Klinik gewandt. Hacketal ist ein Begriff. Nur bevor die ihm helfen konnten, hat er sich selbst erschossen. Und zweitens, Nadine war die zweite. Ja. Ja. Das Problem kenne ich auch von meinen beiden Töchtern. Meine jüngere Tochter war mit einem Iraner zusammen. Und da kamen sogar Befehle oder Kommandos, wie man es immer nennen kann, aus dem Iran, dass die Verbindung zu lösen ist. Also. Du hattest aber bestimmt noch ein ganz eigenständiges Thema. Ja, oder? Richtig, ja. Genau. Und zwar hatten wir uns Anfang Dezember mal unterhalten. Ja. Da habe ich dir erzählt, dass ich vorhabe, mich sterilisieren zu lassen. Ja, ich erinnere mich, ja. Und sagtest du ja, weil viele Männer dieses sture Denken mit der Potenz und so weiter. Also ich kann alle deutschen Männer beruhigen. Es gibt keine Potenzprobleme. Also du hast es machen lassen? Ich hab's machen lassen. Und alles funktioniert wie geschmiert? Ich habe sogar das Gefühl, dass... Noch besser. ...so ein bisschen intensiver ist. Ehrlich? Ja. Inwiefern hast du das Gefühl? Wenn der Schuss kommt. Ja. Also das heißt, der Orgasmus ist noch besser geworden dadurch? Ja. Aha. Jetzt rennt bitte nicht alle zum Arzt und lasst euch sterilisieren. Nur weil der Orgasmus besser wird, geht vielleicht auch noch auf anderen Wegen. Aber auf... Festzuhalten ist auf jeden Fall überhaupt gar kein Nachteil. Nein. Gar nichts. Gar nicht. Ja. Und der Eingriff, der dauert 20 Minuten. Und das Schönste daran, muss ich sagen, ist die Narkose. Das Schönste? Vollnarkose. Es ist ein Gefühl, als wenn ich... Ach, das ist eine Vollnarkose. Ich dachte, das würde örtlich betäubt. Ne? Ja, das ist also verschieden, aber... Ja. Von Praxis zu Praxis verschieden. Es wird ein kleiner Schnitt gemacht. Ein kleiner Schnitt von einem knappen Zentimeter. Wie lange dauert es denn dann danach, bis man wieder Sex haben kann? Normalerweise sollte man 10 Tage sich schonen. Ja gut, ich habe es nicht ganze Woche gehabt. Nur, das war ein dummer Fehler von mir. Man soll wirklich 10 Tage, man soll sogar nicht schwer heben. Kann also Anstrengung vermeiden, sich ein bisschen schonen. Ich sage jetzt mal ganz frech, die Eier hochlegen. Das habe ich nicht gemacht und deswegen hat sich bei mir jetzt ein Bluterguss gebildet. Und dann schmerzen die Glocken ein bisschen. Aber den kriegen wir in den Griff. Den Bluterguss. Ja. Ja. Nur ich habe noch ganz großes Pech gehabt. Was denn? In der Zeit, wo ich dann in Behandlung war bei meinem Urologen, ich war eigentlich da gewesen, weil ich Schmerzen in der Seite hatte. Und da hat er erst eine harmlose Nierenbeckenentzündung festgestellt. Und dann kam ja die Sache mit der Sterilisation und hinterher hat sich herausgestellt, dass meine harmlose Nierenbeckenentzündung etwas Schlimmeres geworden ist und dass ich Gefahr laufe, dass ich meine Nieren verliere. Was heißt denn schlimmer? Ja, das habe ich zwischendurch noch erfahren. Der sagte, ich muss seit ungefähr 1,5 Jahren damit rumrennen. Ich habe zwar immer Schmerzen gehabt, aber habe die der Wirbelsäule zugetan. Also ich meine, 90% der Deutschen haben ja Rückenschmerzen. Mhm. Und dann hat sich aber rausgestellt, er hat mir auch, er hat gar nichts gesagt. Mhm. Ich habe die Diagnose auf so einen Brief gelesen. Mhm. Und habe das meiner Freundin gelegt, habe gesagt, guck mal nach, was das ist, weil sie ist auch Krankenschwester vom Beruf. Mhm. Und sie hat dann ihre Bücher mal gewälzt und dann wurde sie ein bisschen blass im Gesicht, knallt mir das Buch auf den Tisch und sagt, lest mal durch. Was ist das? Das ist so ein schleichender Verlauf. Ein Tumor? Nein, das ist keine Nierenbeckenentzündung, das ist ja eigentlich eine harmlose Sache. Das ist direkt eine Nierenentzündung. Mhm. Und das fängt an mit Lustlosigkeit, Müdigkeit. Ich hoffe, dass du jetzt in guter Behandlung bist. Ja, ich hoffe es auch. Also bis jetzt geht es. Ja, also das ist jetzt quasi, das hat direkt ja mit der Sterilisation überhaupt nichts zu tun. Nein. Das hat sich jetzt halt nur dann auch so ergeben, das, ne? Dass du dem auf die Schliche gekommen bist. Ja. Auf jeden Fall, die Sterilisation ist eine gute Sache für dich. Die bereust du auf keinen Fall. Nein. Und die Sexualität klappt wie früher halt auch. Ja. Gar kein Unterschied. Im Gegenteil, sogar noch ein bisschen besser, sagst du. Ja, finde ich. Also kannst du den Männern, die das vorhaben, nur Mut machen. Ja. Das ist schön. Ich habe zwar erst auch, und ich muss ganz ehrlich sagen, Angst gehabt hinterher, ob wirklich alles klappt. Und ich stelle mir vor, so fühlt sich eine Frau, die, sagen wir, sich was rausnehmen lässt bei einer Sterilisation. Viele lassen sich ja die Eierstöcke wecken oder Gebärmutter entfernen oder sonst was. Und so habe ich hinterher auch ein bisschen gefühlt. Ja. Ich kam mir ein bisschen komisch vor. Da fehlt was, da ist was weg und kommt nie wieder. Ja. Lieber Rat, jetzt wünsche ich dir natürlich für die Nierengeschichte wirklich von Herzen alles Gute, dass du da wieder gesund wirst und dass es keinen schlimmeren Verlauf nimmt. Und was die Sexualität angeht, wünsche ich natürlich viel Spaß weiterhin. Alles Gute. Vielen Dank, Jürgen. Tschüss, Ralf. Ciao. Tschüss. 1.32 Uhr, 20 Sekunden Zeit für unsere kleine Pause. Und 23 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt heute Nacht hier ganz einfach bei mir anrufen und euch mit mir unterhalten über jedes Thema, das euch interessiert, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und weiter geht es mit Francesco. Und Francesco ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich bin Francesco. Ja. Ich habe ein Problem, ich bin Analphabet. Also ich bin ein Neurastheniker. Das ist dadurch passiert, dass ich einen Unfall hatte und irgendwie das nicht durch überwältigt habe. Warum hattest du den Unfall? Wie alt warst du? Ich war da 8. 8 Jahre. Mhm. 8 Jahre. Was war das für ein Unfall? Das war ein Verkehrsunfall in der Schweiz. Da haben wir uns überschlagen und ich habe das halt noch gesehen. Und ich habe auch immer Zeichnungen in der Schule gemacht, dass ich auch noch missbraucht worden bin auf der Straße. Das war mit 9, habe ich auch noch Zeichnungen gemacht und die Lehrer haben es einfach übersehen damals. Mhm. Und die haben mich einfach durchgezogen. Und dann, jetzt habe ich meine Lehrerin angerufen, wo ich jetzt so 9 Jahre aus der Schule bin. Hat sie gemeint, wir haben schon immer gedacht, dass irgendeine Blockade, dass sie irgendwelche geistige Störungen hatten. Aber wir haben das nicht einem Psychologen zugesetzt. Moment mal, du bist 25 Jahre alt. Du bist Analphabet, sagst du. Du kannst also nicht schreiben und du kannst nicht lesen. Nein, ich kann nicht lesen, nicht schreiben. Halt, welchen Schulabschluss hast du? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Du hast einen Hauptschulabschluss. Jetzt fragt sich natürlich alle Welt, wie kann man einen Hauptschulabschluss? Das ist so. Hinkriegen, ohne schreiben und lesen zu können. Das war so. Ich bin dann in eine andere Schule gegangen und habe ein Jahr die Lehrer nicht rausgekriegt, dass ich nicht lesen konnte. Ich Ich habe dich so ein Jahr also quasi verarscht. Aber man muss doch Diktate schreiben, man muss Aufsätze schreiben. Ja, die habe ich alle mit einer 6 abgeschnitten. Ich konnte es der Lehrerin nicht sagen und weder ein Lehrer. Aber wie ist es dann überhaupt dann dazu gekommen, dass du einen Abschluss hast, dass du nicht früher runtergehen musstest von der Schule, wenn du überall 6 hattest? Ja, das war so, ich bin in einer Sonderschule gewesen und da hatte ich noch eine Chance, eine Aufnahmeprüfung. Und die war ein Glück mündlich und die habe ich dann gut bestanden. Und dann bin ich in der Schule reingekommen und da konnte man Hauptschulabschluss machen. Mhm. Und das ging ohne Schreiben und Lesen? Ja, also schriftlich habe ich eine 5,5 geschrieben, weil da war auch Mathe mitlesen und alles. Und dann habe ich das praktisch mündlich, sollte ich dann eine 1,5 und eine 2 schreiben. Dass ich es gerade noch bestehe. Und das hast du geschafft? Und das habe ich mündlich geschafft. Kannst du Zahlen lesen und schreiben? Alles. Alles? Kannst du Zahlen? Nein, kannst du nicht. Auch nicht. Das heißt, du konntest auch in Mathematik konntest du keine Arbeit schreiben? Genau. Das ist eigentlich unnachvollziehbar, dass sowas möglich ist. Aber ich habe schon mal so einen Fall hier gehabt und habe dem auch Löcher in den Bauch gefragt und offensichtlich geht's irgendwie. Ja, und ich meine, ich bin auch nach Spanien gefahren mit meinem Auto. Du hast auch einen Führerschein. Ich habe auch einen Führerschein. Ohne, dass du lesen und schreiben kannst. Ja, das habe ich alles gemerkt. Somit bist du eigentlich sogar eine Verkehrsgefährdung. Ne? Du kannst ja gar kein Schilder lesen. Ich meine, Schilder kann ich lesen. Ja gut, wo Bildchen drauf sind, aber wo irgendwas geschrieben steht, kannst du es nicht lesen. Nein. Was machst du jetzt? Ich meine, ich hatte auch dadurch auch einen Selbstmordversuch und ich habe es wieder vor, das ist das Problem. Ich meinte, das vertiefen wir gleich nochmal. Ich meinte jetzt, was machst du? Machst du beruflich auch irgendwas? Ja, Gartenbau. Hast du eine Lehre gemacht? Nein. Durfte ich auch nicht. Warum Weil nicht? Weil wer ohne Lesen nimmt, macht, kann man keine Lehre machen. Ach, da hast du dich dann offenbart, oder wie? Ja. Also während der Zeit in der Schule hast du es heimlich gemacht? Nee, während der Schule haben sie es schon rausgekriegt. Und da haben sie mich zum Psychologen gestellt und dieser Psychologe hat zu mir gesagt, es gibt Leute, die sieht man wie Behinderung, es gibt Leute, die sieht man sie nicht. Mhm. Und da habe ich gedacht, diesen Psychologen will ich nicht weiter reden. Mhm. Und jetzt arbeitest du irgendwie im Gartenbau als Hilfsarbeiter. Ja, genau. Mhm. Und ich will gerne Lehre machen, aber die Chancen sind bei mir sehr gering. Nee. Siehst du mich im Fernsehen oder hast du mich im Radio? Ich sehe dich im Fernsehen. Ja, jetzt im Moment auch? Ja. Ja. Das hier vorne kannst du auch nicht lesen, ne? Doch, die Zahlen kann ich, klar. Die Zahlen kannst du doch. Gerade habe ich dich gefragt, ob du Zahlen lesen kannst. Nee, ich habe gedacht, Zahlen schreiben. Nee, Zahlen kann ich lesen. Lesen kannst du Zahlen? Ja, klar, das geht. Das geht, aha. Nur lesen halt, praktisch schreiben. Ich bin Mathe eine 1, also Mathe bin ich sehr gut. Mhm. Francesco, nun muss man ja nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man 25 Jahre erst alt ist, muss man ja nicht Analphabet bleiben bis an das Lebensende. Ja, das Problem, ich kann es nicht. Nein, Moment, es gibt ja überall Möglichkeiten, das nachzulernen, nachzuholen. Ich habe das versucht und ich habe das auch probiert bei auch einer Analphabetenschule und das, aber da kriege ich so Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Angstzustände und das merke ich auch beim Sport zum Beispiel. Ich kann keinen Sport, ich kriege sobald Angstzustände, Schweißausbrüche und kipp um. Und das ist beim Lesen genauso. Bist du, ja, wahrscheinlich ist da eine Riesenblockade und du hast riesige Angst davor. Ja, genau. Bist du auch in irgendeiner therapeutischen Behandlung im Moment? Ja, nee, das heißt nicht. Vielleicht wäre, das ist so meine Idee, vielleicht wäre so ein Kombipack nicht schlecht. Einmal eine psychologische Betreuung und parallel dazu ein Kurs, wo auch immer, in der Volkshochschule oder wo man das machen kann, dass du Lesen und Schreiben lernst. Was tun wir ja, das ist so. Ich war so öfters beim Psychologen, aber ich habe die nie vertraut. Und jetzt habe ich gemerkt, ein paar Mal bei ihnen angeguckt, dass ich ihnen vertrauen kann. Aber einen Psychologen vertraue ich nie wieder. Du meinst mich jetzt? Ja, bei einem Psychologen vertraue ich nie wieder. Er hat mich beleidigt und hat mich rausgeschmissen. Francesco, da gibt's solche und solche. Ich weiß, da gibt's viele, die nicht gut arbeiten und wo man schlechte Erfahrungen macht, wie du sie gemacht hast. Aber es gibt auch gute Leute. Und du musst einfach für dich, für dein eigenes Interesse, musst du halt denen auch eine Chance lassen, vielleicht an jemand anderen jetzt ranzugehen. Und es nochmal zu versuchen. Dem Psychologen, den du jetzt als nächsten triffst, dem eine Chance zu geben. Nicht alle Psychologen sind blöd. Ja, ich habe jetzt einen Selbstmordversuch gehabt. Mhm. Nee, ich habe Tabletten genommen und mein Kumpel hat mich gerade noch gerettet. Ja, ist das denn die Lösung? Du bist erst 25 Jahre alt, du möchtest gerne eine Lehre machen, du hast vielleicht auch Pläne für dein Leben. Das ist doch das Bescheuerste, was es überhaupt auf der Welt gibt, sich jetzt das Leben zu nehmen. Ja, und der hat mich auch zum Psychologen geschickt, entschuldigen, wenn ich unterbreche. Mhm. Der hat mich auch zum Psychologen geschickt und dann kommt der Psychologe mir ein Blatt an und sagt, warum haben Sie sich umgebracht? Mhm. Ich meine, das ganze Leben ist total schiefen Bahn gelaufen. Ich habe viele meine Freundinnen dadurch verloren, weil sie gemeint haben, ich laufe wie ein Behinderter, ich bin wie ein Behinderter, ich denke wie ein Behinderter. Hm. Francesco, sag mir doch mal bitte was noch zu deinen Eltern. Haben die das denn auch nicht gewusst? Meine Eltern, das ist meine ganze Familie ist eine reine Katastrophe. Hm. Also mein Bruder hat mich immer hergeschlagen fast. Hm. Meine Schwester habe ich keinen Kontakt mehr. Mein Vater ist auch schlimm. Und meine Mutter ist auch auf Selbstmord. Also ich habe total... Wo lebst du denn jetzt im Moment? Jetzt lebe ich bei meinen Eltern. Ich habe meine Freundin auch dadurch verloren, weil ich auch die einfach nicht Gedanken abschalten konnte. Mhm. Ich war halt manchmal nervös und habe geschrieben, weil ich Angst hatte. Und sie hat mich auch erlebt, wo ich Selbstmord machen wollte. Francesco, da muss jetzt irgendwas passieren bei dir. Und das freut mich sehr und ehrt mich sehr, dass du sagst, du hast zu mir Vertrauen. Nur bin ich kein Psychologe und wir können uns ja nicht jeden Tag miteinander beschäftigen. Aber du brauchst jemanden, mit dem du zumindest einmal oder zweimal in der Woche dich gut und lange unterhältst. Ich habe hier im Hintergrund bei meiner Sendung Psychologen, für die ich meine Hand ins Feuer lege. Das sind ganz tolle, tolle Frauen und Männer. Und ich möchte, dass du jetzt gleich mit meiner heutigen Psychologin, die heute da ist, die Petra, ausführlich noch redest. Und ich möchte, dass du mir versprichst, dass du dich auch auf das Gespräch einlässt mit ihr. Die will dich nicht über den Tisch ziehen und die nimmt dich verdammt ernst. Die nimmt dich so ernst, wie ich mich bemühe, dich auch ernst zu nehmen. Also vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ja. Weil ich hatte sie, das sind so Schmerzen im Kopf, ich halte sie nicht mehr aus. Mhm. Francesco, du legst jetzt auf und wirst gleich von uns, sprich von der Petra, noch angerufen. Okay, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Daniel, 21. Ja, hallo, Domian. Hallo, Daniel. Wie geht's? Gut. Und selbst? Ja, könnte nicht besser gehen, ne? Könnte nicht besser gehen. Ja. Was ist dein Thema? Ja, ich habe eine Freundin. Ich gratuliere. Ja. Oder nicht? Gratuliere nicht zu früh. Ja, genau. Erzähl lieber mal. Aber ich habe auch eine Frau. Du hast eine Freundin und eine Frau? Ja. Du bist mit deinen zarten 21 Jahren schon verheiratet? Ja. Wie lange? Seit einem Jahr. Warum, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht. Warum ist man mit 21? Aus Liebe, ne? Ja, aber so früh schon. Ich fand das nicht so früh. Ja. Wie lange kanntet ihr euch denn schon vorher? Oh, auch. Zwei Monate. Ein Jahr, zwei Jahre. Ja. So, du bist seit einem Jahr verheiratet, hast eine Frau. Vermutlich auch schon ein Kind, oder? Nein, noch nicht. Nee, noch nicht. Hm. Und du hast eine Freundin. Ja. Seit wann? Richtig. Ungefähr seit zwei, drei Monaten. Hm. Warum hast du eine Freundin, wenn du eine Frau hast? Ich weiß nicht, im Bett läuft das nicht mehr so. Mhm. Und ein bisschen Abwechslung, habe ich gedacht. Das heißt, du liebst deine Frau auch gar nicht mehr so doch, sehr? Doch, klar. Aber es geht jetzt ums Bett. Ja, klar. Mhm. Ist das so eine richtige Parallelaffäre zu der, oder ist es das nur, dass ihr euch ab und zu mal so trefft? Ab und zu. Mhm. Ist das, würdest du sagen, das stimmt. Ist es eher so eine Sexgeschichte oder bist du in die auch schon eher verknallt? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Aber das Problem ist jetzt, meine Freundin hat rausgekriegt, dass ich verheiratet bin. Ach, der hast du das auch nicht erzählt? Nein. Mhm. Also dass es deiner Frau nicht erzählt, das war mir schon klar. Mhm. Ja. Ihr habe ich das auch nicht erzählt. Mhm. Und die hat das jetzt rausgekriegt. Ja. Ja. Und jetzt stehst du da. Jetzt stehe ich da, jetzt will die da hinlaufen. Wie, zu deiner Frau? Ja, sicher. Mhm. Und der will ihr das, sie will ihr das erzählen. Mhm. Hast du dich ganz schön in die Scheiße reingerückt? Ja, ne? Richtig. Eigentlich geschieht's dir recht. Ne? Ja, klar. Eigentlich geschieht's dir recht. Ja, wie traust du ihr zu, dass sie das auch macht? Schwer zu sagen. Ich glaube ja. Und bist du gewappnet für den Fall? Wie willst du dich verhalten? Ich weiß das nicht, Domian. Ich weiß es nicht. Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dann alles offen zuzugeben, ne? deiner Frau gegenüber. Mhm. Also, es gibt folgende Möglichkeit. Siehst du denn die Chance, dass du mit deiner Frau das nochmal hinbiegen kannst, sexuell? Ja, ich denke. Mhm. Klar. Was meinst du denn, wie deine Frau reagiert, wenn du ihr sagst, pass auf, ich habe Mist gebaut, ich habe das und das gemacht, weil es vielleicht auch nicht mehr so ganz toll war bei uns im Bett, aber ich möchte zu dir stehen, ich möchte zu der Ehe auch stehen und es tut mir tierisch leid, gib mir nochmal eine Chance. Was meinst du, wie sie reagiert? Ich glaube, die wird eher mich rausschmeißen, aber das würde ich auch, ich glaube mal, jede Frau machen, ne? Die betrogen wird. Ja. Nicht dann auch zurecht, muss ich sagen. Ja, es kann aber auch sein, dass man sich dann wieder zusammenrauft. Ich meine, man muss nicht gleich das Schlimmste dann an Konsequenzen ziehen. Es könnte ja sein, dass euch das gemeinsam eine Lehre ist und dass sie zurecht natürlich sehr sauer ist, aber dass es dann noch einmal einen Neuanfang gibt. Mhm. Also ich finde es immer ein bisschen, ich finde es mannhafter, wenn du ihr das sagen würdest, als wenn es hinterher durchsickert und ja, sie es dann auf diesem Wege erfährt. Ja. Muss ich versuchen. Ja, muss das mal. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das ist der ehrlichste und offenste und beste Weg. Mhm. Bursche, viel Glück. Jo, Domian? Ja. Darf ich noch was sagen? Na, was denn? Ich und mein Kollege, wir sind die treuesten Hörer von dir, ne? Das ist aber nett. Wir finden dich voll klasse, ne? Und ja, an der Stelle möchte ich ihn grüßen, den Marco. Den Marco? Ja. Ich grüße den Marco jetzt auch mal. Jo, okay. Alles klar. Tschüss, Daniel. Jo, tschüss. Tschüss. Roll, 25. Rolf. Hi Domian. Hi Rolf. Ich habe ein kleines Problem. Das ist zwar nichts im Gegensatz zu den Leuten, die vorhin gesprochen haben, aber für mich ziemlich massiv. Ich habe eine Beziehung mit einem Mann seit 2,5 Jahren, eine treue Beziehung, und ja, bloß mit dem Sex klappt das nicht. Also überhaupt nicht. Überhaupt auch noch nie? Na doch schon. Am Anfang war das irgendwie ja ganz romantisch und ganz toll. Aber dann ist das irgendwie abgeflacht. Also total, dass man, also wir haben irgendwie höchstens alle halbe Jahre vielleicht einmal und dann auch nur. Also ihr seid ein richtiges Paar. Ja. Ein schwules Paar. Genau. Mhm. Und alle halbe Jahre nur einmal Sex miteinander. Das finde ich ein bisschen wenig. Ist auch ein bisschen wenig, ja. Also ich weiß nicht, ich habe mit einem guten Freund darüber schon gesprochen und der, naja, er sagt ihm, ich soll mich trennen, nur ich will mich nicht trennen. Also, Rolf, weil ich mag den. Woran liegt das denn? Ich weiß es nicht. Hast du denn auch keinen Bock auf ihn? Doch, und wie? Du hast Bock auf ihn, aber er keinen Bock auf dich. Keine Ahnung. Offensichtlich dann nicht. Versuchst du ihn denn öfters mal anzumachen? Ja. Und dann weist er dich ab? Mhm. Stress und sowas alles, ne? Mhm. Du hast ihn also gefragt, was los ist, und er versucht das dann so zu begründen mit Stress und. Ja, ich hab mich so im Urlaub mal hingesetzt, so nach einer Woche ungefähr, wenn man so Stress abgebaut hat, und dann gesagt, ich sag, hey, so geht das nicht weiter, wir müssen irgendwie mal uns irgendwie zusammen hinsetzen oder so, weil, also für mich ist Sex sehr wichtig, das ist so eine Selbstbestätigung auch für mich. Klar, ne? Klar. Und es ist jedes Mal eigentlich eine Demütigung für dich, wenn du keinen Sex bekommst, den du gerne haben möchtest. Ne? Mhm. Und es ist auch nicht schön, um Sex zu betteln. Nee, das ist, also ich komme mir da, naja, weiß ich auch, ich komme mir da ziemlich blöd vor. Kann ich also gut verstehen, ja. Klar. So erniedrigend ist das irgendwo. Ist es auch, ja. Bist du sicher, dass er keine Affäre nebenher hat? Ganz sicher, ja. Ganz sicher, hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher, ja. Wo lebt er denn seine Sexualität aus? Wie lebt er aus? Ich weiß es nicht, gar nicht. Glaubst du das? Ja, schon. Also, weiß, ja, doch. Ich kenne ihn nur überhaupt nicht. Also, er arbeitet 10 bis 12 Stunden am Tag, geht nach Hause ins Bett und fängt dann wieder an zu arbeiten, und so geht das die ganze Woche, und am Wochenende. Wohnt ihr zusammen auch? Mhm. Ah ja. Das heißt also, du kriegst sehr viel von seinem Leben mit. Ja, eigentlich alles. Das heißt, auch wenn er fremdgehen würde, das wäre sehr schwer zu bewerkstelligen, ohne dass du es mitkriegst. Ja, ja, denke ich schon. Onaniert er denn? Nein, glaube ich nicht. Auch nicht? Nee. Glaube ich nicht. Doch. Das kannst du ja gar nicht so immer beobachten. Du bist ja nicht ständig auch nicht im Badezimmer bei ihm. Ja, stimmt. Das stimmt allerdings. Mhm. Ja, er hat irgendwie so eine komische Einstellung zum Sex. Er sagt immer, es ist nebensächlich, es ist nicht hauptsächlich. Aber ich komme mir irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, wie so eine alte, geierige Frau vor, die da irgendwie als Vergleich mal. Aber für mich ist das so ein Problem. Also, Rolf, ich kann dich nur bestärken darin, dass du dir das einforderst. Ich finde es ganz normal und ganz natürlich, wenn man in einer Beziehung steckt, dass man das auch lebt und dass das dazugehört. Und wenn das von der anderen Seite nicht erwidert werden kann, glaube ich, das ist jetzt sehr, sehr krass ausgedrückt, dass das über kurz oder lang zum Bruch führen wird. Ja, das will ich aber nicht, echt. Nein, natürlich willst du es nicht. Aber wenn Wie willst du es denn aushalten? Ja, das weiß ich auch nicht, deswegen rufe ich ja an. Irgendwann läuft es darauf hinaus und dann, das willst du auch nicht, dass du vielleicht auf Abwege gerätst. Dass du irgendwann dir mal einen Lover holst. Hm. Und dann wirst du noch unglücklicher, als du ohnehin schon bist. Hm. Weil das ist ja auch nicht der Weg, den. Oder ihr beide müsst ein Arrangement treffen. Das ist natürlich auch ein Weg, wenn ihr das könnt. Dass du sagst, pass auf, mein Lieber, ich brauche mehr Sex, ich hole mir den woanders, aber ich liebe dich und wir beide bleiben zusammen. Ich sage dir aber immer ganz offen, wenn ich irgendetwas mache. Mhm. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ich habe neulich mit einem schwulen Freund gesprochen, der auch in einer Beziehung lebt, so ähnlich wie du. Und die machen das so und da funktioniert das. Mhm. Der eine, mit dem ich geredet habe, sagt, ich brauche einfach mehr Sex und mit anderen, ich hole mir den, wo man sich das halt holen kann als Schwuler. Sage das meinem Freund aber immer ganz offen und wir leben ganz, ganz passabel dabei. Um nicht zu sagen, wir leben gut dabei, weil wir uns lieben. Mhm. Ich meine, mache ihm doch mal einfach diesen Vorschlag. Teste doch mal an, wie er darauf reagiert. Ja, überhaupt nicht, dann wäre die Beziehung zu Ende, das habe ich schon gemacht. Wie bitte? Dann wäre die Beziehung zu Ende, das habe ich schon gemacht. Ach, das sagt er dann? Ja. Ja, das finde ich nicht in Ordnung von ihm. Also er muss dir irgendwas bieten und er bietet dir nichts und verbietet dir gleichzeitig etwas. Doch, ich kriege das Ganze als materielle Sache eben wieder, ne? Wie als materielle? Macht er dir tolle Geschenke, oder? Ja. Wiegt es das denn auf? Nein, überhaupt nicht, das ist doch Quatsch. Es geht um die Zuneigung, es geht um Erotik, um Sexualität. Mhm. Also ich könnte an deiner Stelle nicht auf Dauer so leben. Und ich glaube, dass es auch nicht gut ist, auf Dauer so zu leben. Mhm. Weil es wird dich unzufrieden machen und letztendlich ist er auch unzufrieden. Ich würde gerne mit ihm auch mal reden, was er mit seiner Sexualität anstellt, innerlich. Mhm. Aber jetzt geht's um dich und du bist nicht glücklich. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das Ganze, das schleppe ich schon, weiß ich nicht, ungefähr ein Jahr mit mir rum. Ne? Ich habe immer gedacht, ja, es liegt an mir, dass ich so sexbesessen bin, aber dabei bin ich das eigentlich nicht. Rolf, signalisiere dem, dass du ernsthaft an einen Abbruch der Beziehung denkst, wenn das nicht irgendwie arrangiert werden kann zwischen euch. Mhm. Damit der auch sieht, wie ernst das für dich ist, die ganze Sache. Mhm. Es lässt Sex mit dem Alter nach? Ich kann das nicht bestätigen. Also bis zu meinem Alter hat es noch nicht nachgelassen. Mhm. Eher im Gegenteil. Rolf! Okay. Also, ich habe dir alles gesagt, was ich denke dazu. Mhm. Viel Glück. Danke. Tschüss. Ciao. Patrick, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Oder muss man Patrick sagen? Nee, Patrick ist okay. Patrick ist besser, ne? Ja. Was ist los? Ja, ich habe eine Freundin und ich bin jetzt am 14. mit ihr 2 Monate zusammen. Ja. Und die hat jetzt irgendwie seit 1,5 Wochen ein Pferd, so ein Pflegepferd. Ein Pferd? Ja, und deshalb sehe ich sie nicht mehr. Du bist eifersüchtig auf das Pferd? Nein, nicht eifersüchtig. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, wie ich ihr klar machen soll, dass... du wichtiger bist als das Pferd. Ja, eben. weil sie geht eben die ganze Zeit nach der Schule zu dem Pferd. Ich meine, ist ja auch okay, ja? Ja. Weil das Pferd braucht halt Licht, wenn es geritten wird. Ja. Und ich gehe. Du vielleicht auch. Nein, das war... Nee, und ich gehe halt abends zur Schule, die ganze Woche über, und am Wochenende hat sie auch keine Zeit, weil sie dann halt samstags arbeiten geht und sonntags wieder zum Pferd muss. Und das heißt, sie hat ja fast überhaupt keine Zeit für sie. Ja, das ist es eben. Sie hat gar keine Zeit. Wie äußert sie sich denn dazu? Sie sagt, sie versteht meine Seite nicht und sagt mir die ganze Zeit, ja, aber ich habe doch nur keine Zeit, Schatz, ich habe doch nur keine Zeit. Und ich sage immer, was ist das denn für eine Beziehung? Ich will jetzt mich eigentlich verarschen. Oder? Offensichtlich leidet sie gar nicht so sehr darunter, dass sie dich nicht oft sieht. Ja, das weiß ich und das verstehe ich nicht ganz. Ja, das spricht nicht sehr für ihre Liebe zu dir. Ja, das habe ich ja auch versucht klar zu machen, nur irgendwie versteht sie das nicht. Sie sagt zwar, dass sie mich gern hat, aber keine Ahnung. Also überhaupt so, gehen wir mal so die letzten 2 Wochen zurück. Wie oft habt ihr euch gesehen? Vorher haben wir uns gut 3 bis 4 Mal in der Woche gesehen. Mhm. Und jetzt gar nicht mehr, oder? Nein, gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht mehr? Nein. Mhm. Also Patrick, das ist aber wirklich kompliziert. Ja, das ist unheimlich kompliziert. Also wenn mir irgendwas passiert, passieren mir immer so Hammerdinger. Mhm, mh. Dieses Pferd, das ist nur eine vorübergehende Zeit, dass sie das hat? Sie hat das Pferd in Pflege genommen, weil die Besitzer irgendwie jetzt ein Kind haben. Also das wird auf jeden Fall was länger dauern. Mhm, das heißt, das kann ein paar Jahre dauern. Ja. Mhm. Und ein paar Jahre willst du nicht warten? ich weiß einfach nicht, was mir das bringt. Ich meine, okay, ich habe ihre Stimme, ich habe ihr Foto, aber mir fehlt die Wärme, ne? Ja, also ist völlig klar. Das habe ich ihr auch so wörtlich gesagt, nur... Auch dich kann ich nur ermutigen, dass du deine Zeit da einforderst. Du hast ein Recht darauf in deiner Beziehung. Was heißt Recht darauf? Ist schon traurig genug, wenn sie von sich aus nicht irgendwie ihr Leben so organisiert, dass da auch auf jeden Fall noch ein Freiraum für ihren Freund ist. Ich zweifle sehr an der Qualität ihrer Liebe zu dir. Mhm. Es klingt fast so, als wärst du ihr ziemlich wurscht. Ja, ich weiß. Nur halt, wenn ich sie frage, sagt sie nein. Ich habe sie auch gefragt, hier, ob sie versucht, auf diese Art mit mir Schluss zu machen, aber dann sagt sie nein. Ja, finde ich auch eine gute Frage, die du gestellt hast. Dann mach ihr einfach klar, dass du das nicht so lange mitmachen wirst und nicht mehr lange mitmachen kannst, dass du dann Schluss machst. Mal sehen, ob sie das ernst nimmt und vielleicht kapiert, wie hart die Lage schon ist, die Situation. Ja, ich habe das jetzt nicht so direkt gemacht, sondern ich habe halt ihr gesagt, dass sie für ihr Leben selber verantwortlich ist und sich mal Gedanken darüber machen soll, wie es weitergeht. Also ich habe nicht gesagt, hier, wenn jetzt nicht irgendwie das Pferd da abschafft oder dir irgendwie Freiraum macht, dann ist Ende. Weil ich würde nicht von ihr verlangen, das Pferd abzuschaffen. Ja, das ist sicher wichtig für sie und es macht ihr auch Spaß. Ja. Aber du kannst von ihr verlangen, dass ihr auch Zeit füreinander habt. Und da kannst du schon drauf pochen und auch ruhig in Aussicht stellen, wenn nicht, dann hast du kein Interesse mehr an der Beziehung. Finde ich, kannst du machen. Ja. Viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Patrick. Tschüss. Vera, 16, ist noch dran. Ja, hallo. Tag, Vera. Ja, hi, Domian. Ja. Also ich habe ein kleines, großes Problem. Mhm. Und zwar auf Silvester habe ich eigentlich gedacht, so am vor 12 noch, ja, ist alles okay, das neue Jahr wird bestimmt gut. Ja, und später dann bin ich dann halt bei meinem Ex-Freund mit nach Hause gegangen. Mit dem Ex-Freund? Ja, weil die anderen wollten noch da bleiben und ich konnte nicht mehr stehen und ich war super müde. Mhm. Und dann, weil er meinte, er wird jetzt gehen, dann habe ich gedacht, ja, normalerweise kann man da gut schlafen, gehst du mal mit. Ja, ja, dann haben wir aber dann doch irgendwann zusammen geschlafen. Mhm, bei ihm zu Hause? Ja. Mhm. Und er hat eine Freundin. Mhm. Und mit der bin ich auch ziemlich gut befreundet. Mhm. Und dann habe ich ihn einen Tag später darauf angesprochen, ob er meinte, ich meinte zu ihm, ja, sagst du ihr das denn? Er so, nee, auf keinen Fall. Mhm. Und vorher hatte sie mir erzählt, egal was er macht, ich mache nicht Schluss, weil ich ihn liebe. Mhm. Und er lebt jetzt in der Angst, wenn er ihr das sagt, Schluss zu machen. Mhm. Ja, weil ich damit nicht leben konnte und weil ich das jetzt super bereue und da habe ich gar nicht dran gedacht, als ich das getan habe, muss ich dir das erzählen. Ich hatte Magenkrämpfe und... Du hast es ihr erzählt? Ja, ich habe ihr das erzählt, weil ich hätte das unfair gefunden, wenn sie das über Dritte erfahren hätte, beziehungsweise gar nicht. So, und jetzt ist alles am Dampfen. Ja, wie man es nimmt. Meine Freundin hat mir nicht die Freundschaft gekündigt. Mhm. Nur, sie versucht ihn jetzt die ganze Zeit zur Rede zu stellen. Mhm. Und er blockt immer ab. Ich sag da nichts zu. Die Kacke ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Mhm. Und, also er gibt dir mehr die Schuld. Ja, ich wäre ja alles schuld. Mhm. Und seitdem er weiß, dass ich ihr das gesagt habe, redet er keinen Ton mehr mit mir. Kannst du aber wahrscheinlich verkraften, oder? Nein. Nee. Nein, weil der ist in dem Freundeskreis, wo ich auch so bin mit den ganzen anderen. Mhm. Und sein bester Kumpel hat mir jetzt seinen Kopf geschmissen, ich wäre eine Schlampe. Mhm. Obwohl, ich finde, Schlampen sind für mich Leute, die jeden Abend mit irgendwelchen neuen Typen ins Bett gehen. Also wenn du eine Schlampe bist, ist er genauso eine Schlampe. Ja. Ne? Weil, kann man sich darauf einigen. Ja. Also nun ist alles so, wie es ist. Du hast die Wahrheit gesagt. Es ist ja auch in Ordnung. Und Achtung vor deiner Freundin, dass sie dich nicht hat fallen lassen. Die kämpft dann nur noch mit, dass es nicht halt doch noch so kommt. Mhm. Also ich finde, du kannst jetzt gar nicht mehr da viel machen, Vera. Ja, aber... Das Problem müssen die beiden jetzt untereinander lösen. Was willst du noch machen? Ja, gar nichts. Da kann ich nichts mehr. Nein, du hast ich kann damit nicht leben, weil ich das getan habe. Ja, nur gut, du hast es nun mal gemacht und du hast dich entschuldigt und du hast es deiner Freundin gesagt. Mehr ist nicht drin. Ja, mehr ist wirklich nicht drin. Und jetzt müssen wir leider Schluss machen. Das tut mir sehr leid. Aber ich finde, der Weg war schon mal in Ordnung, den du da gegangen bist. Und lass den Ding ihren Lauf. Ja, ich muss jetzt einfach mit irgendjemand reden, der die Situation nicht ganz so gut kennt, weil sonst... Ja, jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Den bist du gleich aus dem Sender weg. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Unser Thema morgen Nacht heißt Doppelleben. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye bis morgen. Ciao.